WDR 3 Hörspiel. Mit Dominik Josic herzlich willkommen. Es muss sich noch einiges tun in Sachen Gleichberechtigung der Geschlechter. Ich glaube, auf diesen aktuellen Stand der Dinge können wir uns alle einigen. Aber was wir auch festhalten können, zumindest ist das Thema heute wieder auf der Agenda. Das ist ja auch schon mal ein wichtiger Schritt. Stellen wir uns mal vor, wie das vor genau 65 Jahren gewesen ist, wenn wir damals schon so weit gewesen wären wie heute. Ja, unser Hörspiel führt uns in diese Zeit, die von einigen als auf der einen Seite goldene 50er gefeiert wurde, auf der anderen haben sie einige auch als bleierne Ära erlebt, auch die Teilnehmerin eines Frauenkreises in den USA. Hier trifft man sich regelmäßig, um Kochrezepte auszutauschen oder über die Familie zu sprechen, aber der frisch getrennten Alice reicht das nicht mehr. Diese Geschichte ist schon 60 Jahre her. Amerika der 50er Jahre. Sie wissen schon, Konsum, Kalter Krieg, Civil Rights Movement. Aber darum soll es hier nicht gehen, denn wir schauen tief in den Norden. Aber nicht so tief, dass man sich darauf etwas einbilden könnte. Ein Bundesstaat wie Oregon vielleicht oder... Nein. Der Ort, an dem dies spielt, soll keinen Strand haben, kein Meerblick, bloß einöde und schneereiche Winter. Höchstens ein bisschen Berge und Wildwasser. Besser also Idaho. Diese Geschichte spielt nicht in einer Stadt, aber kurz davor. In einem Vorort von Meridian. Falsch. Sie spielt nicht in einem County, das wie eine Frau heißt. Sie spielt nicht in Ada, Idaho, sondern in Canyon, Idaho. Genauer vor Nampa, etwa 3,5 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. Hier trifft sich alle 14 Tage der Frauenarbeitskreis Nöte und Sorgen im Gemeindezentrum, genauer in Raum B28. Ach ja. Diese Geschichte hat so nie stattgefunden. Aber darum geht es hier nicht, selbstverständlich nicht. Es geht nur um eine Frage, und zwar, was wäre mit der Welt geschehen, wenn all das hier wahr wäre? Die Frauen von Nampa, Idaho, ein Hörspiel von Christine Höller. Übersetzen. Das ist Martha. Martha ist groß und untersetzt und bekannt für die wahnsinnig knusprige Haut ihrer Brathähnchen. Ihr Mann Ethan ist Anästhesist und sie wäre daher die Leiterin dieses Arbeitskreises, wenn es denn eine Leiterin gäbe. Ja, wir haben ja heute viel zu besprechen, ne? Phoebe, du hast ja die Liste, was ist denn heute der erste Punkt? Phoebe ist jung und zart, verheiratet seit 14 Monaten. Wahrscheinlich glaubt sie noch an die Liebe, aber danach fragt hier niemand. Also als erstes, wie immer... Der frauliche Standpunkt. Ja, richtig. Hat da jemand Bedarf? Hat eine von euch das Gefühl, sie könnte ihren Mann nicht... Ja, ich. Esther. Ja, also... Na gut. Esther ist fast 60 und unsicher wie ein Kind. Wenn sie morgens vor ihrem Mann Luke das Schlafzimmer verlässt, benötigt sie zum Herunterdrücken der Türklinke 7 bis 8 Sekunden, damit alles möglichst lautlos vonstatten geht. Ja, also... Du wieder, Esther. Ich habe eine Frage zu McCarthy. Joe McCarthy. Letztens im Fernsehen, da haben sie erzählt, wie er die Kommunisten verhört hat. Und das muss Also, da muss er ziemlich harsch gewesen sein. Und Luke hat gesagt, richtig so, rote Schweine. Ja, aber, Aber da wurde nun sogar ein Untersuchungsausschuss eingesetzt und der Moderator... Esther, beruhige dich, bitte. Eigentlich ist Esther gar nicht so aufgebracht, aber Martha sagt solche Dinge, weil sie gerne Lehrerin geworden wäre. Aber dann kam Ethan und das erste Kind und nun ist Nöte und Sorgen alles, was sie hat. Ja, wofür ist McCarthy denn da? Wofür brauchen wir ihn? Zur Untersuchung unamerikanischer Umtriebe, meine Damen. Ja, irgendwer muss doch Acht geben auf unser Land bei allem, was hier passiert. Ich sag das nur ungern, aber die Kommunisten... Plötzlich schnaubt jemand, etwa so. Und dieses Schnauben kommt aus einem Mund, der zu Alice gehört. Alice ist 41 und seit 4 Jahren geschieden. Sie glaubt nicht mehr an die Liebe wie Phoebe und nicht an Amerika wie Martha. Sie sagt... Kommt mir bekannt vor. Schon mal von der Inquisition gehört, Esther? Hä? Oder Hitler? Also, den kennst du doch. Alles bitte halte den Mund. Hört nicht auf sie, sie ist nur frustriert. Das stimmt. Alice ist frustriert. Davon, dass sie seit der Trennung von Jim Bob wie Ausschuss behandelt wird. Aber vor allem, wenn sie daran denkt, dass sie für jedes Treffen hier einen Babysitter bezahlen muss. Und das nur, weil diese Frauen die einzigen sind, die sie von der absoluten Einsamkeit trennen. Aber davon weiß Martha nichts. Martha sagt... Alice, wenn du dir unsicher bist mit dem fraulichen Standpunkt, dann kann es sinnvoll sein, einfach nichts zu sagen. Männer und ihre langatmigen Diskussionen, endloses Gerede, das ist völlige Zeitverschwendung. Da kann es zum Beispiel schlauer sein, in der Zeit einen Auflauf vorzubereiten. Dann lass dir doch von Helen mal ein Rezept hier zu diesem Gratin geben, was du immer zu Thanksgiving machst. Gib mach mir das ich mal. Gern, mach ja. ich gern. Alice drückt ihre Fingernägel in die Handballen und versucht, sich auf den Schmerz zu konzentrieren. Es funktioniert nicht. Gut, Phoebe, was jetzt als nächstes? Oh, ja, nächste. Rezeptbörse. Phoebe strahlt über ihr ganzes, junges, rundes Gesicht. In ihrer kurzen Ehe ist ihr schnell aufgefallen, womit man Männer erfreuen kann. Zumindest Jason ganz im Speziellen. Und das sind vor allem 2 Dinge, nämlich... ihr entblößter Hintern und kurzgebratenes mit aufwendigen Beilagen. Gut. Also ich habe die Kohlrouladen, die habe ich 4-mal abgeschrieben und die Weincreme 2-mal. Wer wollte da noch? Die Kohlrouladen, bitte. Ich habe so viel Kohl im Garten. Die Weincreme. Hier. Beides. Ach, und Esther, jetzt ist ja bald schon wieder Ostern. Hast du denn dieses Mal das Rezept für deinen Nusskranz dabei? Ja, der Nusskranz, der war so toll. Esther nickt und nestelt in ihrer Tasche. Sie hat das Rezept zurückgehalten, solange es irgendwie ging. Denn der Nusskranz ist das Einzige, was sie wirklich gut kann. Und niemand sonst. Und Martha hat ja schon das Hähnchen, dessen Haut immer so knuspert bei jedem Bissen. Eine Weile hört man nichts von Belang, bloß Sätze wie... Ja, es spricht ja nichts dagegen, das anzudicken. Alice sitzt still da und wartet. Zumindest sieht das von außen so aus. Könnte man in sie hineinschauen, dann würde man sehen, dass sie das alles kalt lässt. Sie denkt an ihre Kinder, an Benjamin, an Trudy und dass es denen egal ist, ob sie nun ein Ei pochieren kann oder nicht. Sie denkt an früher, an Jim Bob und dass er ihr zufällig immer dann gesagt hat, sie sähe hübsch aus, wenn sie gerade eine Schürze trug. Alice gräbt die Fingernägel wieder ins Fleisch und sagt: Sind wir jetzt fertig? Brauchst du denn gar kein Rezept? Ich habe alles, was ich brauche. Ja, aber der Nusskranz von Esther, der hat dir doch auch so geschmeckt, weißt du noch? Der tolle mit den... Es geht schon. Danke. Alice darf nicht daran denken, dass das ihr Leben, dass das hier ihre Freizeit ist. Manchmal kommt der Gedanke wie eine Springflut von hinten und wirft sie um, mit voller Kraft. Ja, braucht noch jemand ein Rezept? Gut, dann... Dann können wir ja eigentlich zu den Terminen kommen. Wir haben das 2. Quartal ja noch gar nicht. Was ist denn mit dem Reader's Digest? Was? Ach, Das ist nämlich eigentlich der Grund, warum Alice herkommt. Sie bildet sich ein, diese Gruppe sei ein Buchclub und all das hier geistige Ertüchtigung. Erst wollte sie jede zweite Woche einen Klassiker besprechen, Poe oder Dickinson, aber bald hat sie einsehen müssen, dass sie damit hier falsch ist. Der Kompromiss ist Reader's Digest, aber das Problem ist geblieben. Also mich würde interessieren, wie ihr den zweiten Auszug fandet. Ab Seite 34. Also ich hatte da das Gefühl, Alice, lass uns doch erst mal hören, wer das Heft dabei hat. Ich? Also ich habe gleich zwei in meiner Tasche. Ja, oder lass es mich mal so sagen, erst mal fragen, wer von den Damen hat diesen Auszug denn überhaupt gelesen? Ich hab's nicht geschafft. Ich hab's einfach nicht geschafft. Ich lerne ja noch jeden Tag was dazu. Und ich. Abends bin ich dann so erschöpft und. Naja. Und außerdem hat Jason es gern, wenn wir uns noch etwas unterhalten vor dem zu Bett gehen. Phoebes letzter Satz ist für die meisten hier, für Esther, für Martha, für Helen, wie ein Hornissenstich direkt in die Körpermitte. Denn nichts wollen ihre Männer weniger, als sich abends noch zu unterhalten. Aber alle sitzen stumm und gerade auf ihren Plastikstühlen und lassen sich nichts anmerken. Alice, mir tut es auch leid, aber ich habe einfach keine Zeit für so etwas. Ja. Du weißt doch, wie viel immer bei uns los ist. Mhm. Wir haben ja immer ein volles Haus. Mhm. Und jetzt ist auch noch der Osterbasar übernächsten Samstag. Ja, der Basar. Ein einziger Nachmittag und trotzdem ein Haufen Vorbereitung. Ach, aber schön, dass du für so etwas Zeit findest, Alice. Ja. Vielleicht nächstes Mal in Ordnung? Wir behalten das einfach im Hinterkopf. Ich weiß. Na, ganz genau. Tja. Wunderbar. Alice erinnert sich an das Jahr 1927, das letzte Jahr in der Highschool, und an Miss Hooper, die nach jeder ihrer Meldungen anerkennend den Kopf neigte wie ein kleines Vögelchen. Das ist alles so lange her, sie kann sich kaum erinnern. Sie würde gern nach Hause, jetzt sofort. Ich würde jetzt gern nach Hause. Na sicher, meine Liebe. Wir wollen jetzt aber noch fix die Termine für unser nächstes Treffen besprechen. Das wird ja jetzt etwas länger dauern, bis wir uns wiedersehen. Ich denke, am Donnerstag in 2 Wochen. Naja. Nicht? Also bis dahin ist auch die April-Ausgabe von Reader's Digest draußen. Also da würde ich wirklich gerne... Also der Donnerstag in 2 Wochen, der ist... sehr schlecht. Aber warum denn? Martha lacht kurz und klingt verwundert dabei, in etwa so. Dann schaut sie zu den anderen Frauen, dann in den Kalender, der aufgeschlagen auf ihrem breiten Schoß liegt, und dann endlich zurück zu Alice. Nun, also das ist doch der Donnerstag vor Ostern. Ja, gut. Entschuldigung, ich verstehe das Problem nicht. Es ist ja bloß der Donnerstag vor Ostern. Ich meine, das hast du doch gerade gesagt. Martha nickt verständnisvoll. Und Helen nickt verständnisvoll. Und Phoebe auch. Und Esther denkt, na, ihre Ruhe hätte ich gern. Und alle haben sie diesen bestimmten Ausdruck im Gesicht, der sagt, ich habe mehr zu tun, aber dafür werde ich gebraucht. Aber du weißt doch, dieser Basar, das ist jedes Jahr wieder ein Riesenaufwand. Das kennst du doch noch, nicht wahr? Und dann erst Ostern, meine Güte. Wir haben das ganze Haus voller Gäste. Wir haben wirklich ganz schrecklich viele Gäste, ein volles Haus. Martha erzählt gern, wie voll ihr Haus zu den Feiertagen ist. Denn das klingt nach Leben und Lachen und Beschäftigung. Sie erzählt weniger gern, dass es sich dabei hauptsächlich um ihre Schwiegermutter handelt, die mit angefeuchteten Fingern über versteckte Regalböden fährt, wenn man sie kurz allein lässt. Aber trotzdem, Alice. Da ist es wieder, dieses sanfte Verständnis in den Augen, das sagt, Gott sei gedankt, bin ich nicht allein. Trotzdem toll, dass du so viel Zeit hast. Also, ich verstehe das nicht. Ich meine, Das sind bloß 90 Minuten. Und es ist ja auch nur der Donnerstag vor Ostern, wie gesagt. Das ist doch sicher kein Problem. Ich weiß, aber das würde Ethan nicht gerne sehen. Luke, müsste ich damit gar nicht ankommen. Der sieht's eh schon nicht gern, dass ich ständig hierher gehe. Warum denn das, Esther? Jetzt bohr doch nicht so nach. Du weißt doch, was die Männer von Frauengeschwätz halten. Na, dieses Geschwätz bringt ihnen aber regelmäßig neue Rezepte auf den Tisch. Also vom fraulichen Standpunkt will ich hier gar nicht erst anfangen. Das ist aber eben die Zeit, die uns im Haushalt dann fehlt. Ich komme ja so schon kaum hinterher. Helen ist auch nicht mehr so jung, wie sie es einmal war, und hat im Garten dutzende Beerensträucher, die in mühseliger Kleinarbeit abgeerntet werden müssen. Ihr Mann verschlingt die Himbeertorte, ohne einmal vom Porzellan aufzusehen. Also was glauben eure Männer denn, was ihr hier tut? Wissen die, dass es bei Frauenthemen auch immer nur um sie geht? Und dann beschweren sie sich, dass ihr hierher geht? Du hast wahrscheinlich vergessen, wie das ist, die Ehe. Es tut mir leid, wenn du jetzt schon länger... Ach komm, hör doch auf damit. Wir machen das hier für unsere Familien und wir machen das gerne. Wir brauchen keine Zeit für uns. Wenn es unseren Männern, unseren Kindern gut geht, dann geht es uns auch gut. Ach, ja. Tut es das? Natürlich. Und ihr fragt euch nie, wofür ihr das alles macht. Das Zurechtmachen, das Zurechtrücken, das Zurechtzupfen. Ihr seid nie einfach nur erschöpft und völlig allein. Weißt du, wer erschöpft ist, Alice? Ethan ist erschöpft, wenn er nach 14 Stunden von Schichtdienst kommt. Und glaub mir, dann mache ich nichts lieber, als ihm ein kaltes Bier an die Couch zu bringen und vielleicht ein Sandwich oder sowas. Bedankt er sich? Ja, ich meine, manchmal schon. Aber wenn schon, ich bedanke mich ja auch nicht jeden Tag, dass er das Geld heimbringt für mich und die Kinder. Also ich glaube dir ja, dass es dir gut geht ohne Jim Bob Alice. Aber wenn ich die Wahl habe, dann habe ich doch lieber einen Mann zu Hause, auch wenn das Arbeit bedeutet. Ach, so ist das. Ja, so ist das. Ja, dann würde ich jetzt gerne gehen. Wir sind ja jetzt eh schon fast fertig. Wir müssen jetzt nur noch die Kuchen aufteilen für den Osterbasar. Ich hätte gerne den Schlüssel für den Raum, Martha. Ich werde da sein, am Donnerstag in 2 Wochen. Es ist mir egal, wenn ich dann hier alleine sitze. Das sind die 90 Minuten, die ich für mich habe. Die werde ich mir nicht nehmen lassen. Nicht von einem Basar, einem Feiertag und auch nicht von euch. Und wenn eine von euch mir Gesellschaft leisten will, gerne. Ich werde hier sein. Martha bleibt erst still sitzen in diesem Kreis aus Plastik. Nach ein paar Sekunden kramt sie in ihrer Handtasche butterweiches Leder, Weinrot und reicht also Alice schön, den klimpernden Schlüssel. Danke. Aber es wird niemand kommen. Also nimm dir lieber etwas mit. Ein Buch zum Beispiel. Drinnen bleibt die Stille kurz in der Luft stehen. So, was war denn jetzt unser Dann nächster Punkt? Dann sprechen alle über Blech, nein, über Napfkuchen, den es zu backen gilt in 2 Wochen. Alle geben vor, unberührt geblieben zu sein von der Situation gerade, aber das ist eine Lüge. Und wenn sie dann 10 Minuten später nach draußen gehen, wenn Esther, wenn Helen und Martha ihre Autos aufschließen, wenn Phoebe vielleicht zur Bushaltestelle läuft, wo sie so spät ewig warten muss, wenn sie alle das erste Mal wieder frische Luft einatmen, die womöglich so kalt ist, dass man kleine, sonderbar geformte Wölkchen vor ihren Mündern sieht, an diesem Abend im März, wer weiß, dann wo man Alice Worte von innen gegen ihre Schädeldecken im immer gleichen Takt. Dieses Wummern, dieses Pochen bleibt, wenn sie nach Hause kommen, wenn sie die geölten Vollholztüren aufschließen, wenn sie ihre Schuhe vorsichtig neben all die anderen stellen, bevor sie in die vorgewärmten Wohnzimmer treten. Phoebe denkt an Alice, wenn sie nach Hause kommt. Sie vergisst die Worte zwar kurz, als Jason sie hochhebt vor lauter Freude. Mein Liebling! Gleich nachdem sie reinkommt. Aber sie erinnert sich, als er sagt: Mehr als einmal die Woche will ich aber auch kein kaltes Abendessen, mein Herz. Hm? Und erst recht, wenn er nach ihr ins Bett kommt und sagt: So spät willst du noch lesen? Und das Licht auf ihrer Seite ausknipst, ohne sie zu fragen. Und wenn Esther am nächsten Tag um 6 Uhr aufwacht, ohne dass ein Wecker klingelt, einfach, weil sie das von den letzten 30 Jahren so gewohnt ist, wenn sie dann aus dem Zimmer schleicht wie ein vorsichtiges Kätzchen, um Luke sein Frühstück zu richten und der trotzdem wach wird vom kaum hörbaren Tapsen ihrer nackten Füße auf den Kacheln und darauf knurrt: Esther, Ruhe! Dann denkt auch Esther an Alice und ihre Wut. Sie versucht, den Gedanken wegzuwischen, aber er bleibt und hämmert in ihrem Kopf herum. Die einzelnen Tage vergehen und Ostern kommt immer näher. Und da gibt es bestimmt einen Abend, nein besser, einen Morgen, an dem auch Martha an Alice denkt. Ein Morgen nämlich, an dem sie die Frontscheiben des Cadillacs freikratzt, während Ethan drinnen das vorbereitete Toast isst, weil er wieder zu lange geduscht hat. Marthas Hände frieren. Ihr Hals friert. Womöglich friert sie sogar im Gesicht. Und das ist der Moment, wo Martha die Wut zulässt. Die Wut aus 15 Jahren Ehe und aus 38 Jahren Frau sein. Alice schläft unruhig in der Nacht vor jenem Donnerstag. Sie schläft zudem wie jede Nacht dicht an der Bettkante, mit dem Gesicht fast auf dem Nachttisch, seitlich und gerade wie der Buchstabe I. Dabei schläft sie doch schon seit 4 Jahren allein in diesem Bett. Das Wetter am Donnerstag ist mindestens ein Gewitter. Ich meine, es könnte auch windig sein oder ein bisschen regnen, aber das wäre nicht genug für diesen Donnerstag, 19 Uhr. Ein zitronengelber Studebaker Champion parkt vor dem Gemeindezentrum. Da ist Alice mit einer Zeitung über den Haaren. Die Zeitung klebt wie eine zweite Haut an ihrem Kopf, als sie den Eingang erreicht. Alice sagt etwas wie: Verfluchte Scheiße! Drecksregen! Jedenfalls sagt sie etwas mit sehr vielen Schimpfwörtern und spätestens hier ist klar, das ist kein Tag wie jeder andere. Das ist ein wilder, ein wütender Tag. Alice setzt sich in den leeren Stuhlkreis und gerade, als sie tatsächlich einen Roman aufschlagen will, Alice? Da steht Helen in der Tür, die Haare offen und nass im Gesicht, die Schminke verlaufen wie eine Rachegöttin und sagt: Leg das verdammte Buch weg. Und kaum hat Alice das getan, da geht die Tür erneut auf. Und nochmal und nochmal. Und da stehen sie alle. Die Kleidung klebt am Körper. Das Wasser bildet Pfützen um ihre Schuhe. Aber da ist das Glitzern in ihren Augen. Und sie stehen da, ganz gerade. Vielleicht das allererste Mal. Sie stehen dort und tropfen und schweigen. Und irgendwann tritt Martha zwischen ihnen hervor, öffnet ihren Regenmantel und sagt: Ja, also gut, dann planen wir jetzt den Osterbazar. Jetzt ist es Samstag, der Samstag vor Ostern. Genau der. Und es ist ein ganz unglaubliches Wetter. Angenommen, es hat vor 2 Tagen noch gewittert und geregnet bei Minusgraden, Eisregen. Eisregen wäre auch vorstellbar. Dann strahlt jetzt die Sonne auf die Pflastersteine, als wolle sie all das wieder gut machen. Und es ist so warm, dass alle Frauen die Kleider tragen, die sie sich über den Winter genäht haben. Unwahrscheinlich. Ja, unmöglich? Nun, diese ganze Geschichte ist eigentlich unmöglich, also werde ich Sie damit gar nicht weiter aufhalten. Es ist 12.30 Uhr, die Stände sind bereits auf dem Hinterhof des Gemeindezentrums aufgebaut. Nein, falsch. Zu wenig Platz für das, was nun passiert. Die Stände stehen auf dem betonierten Platz davor, säuberlich aneinandergereiht in einem Halbkreis und jeder, fast jeder hat einen Stand. Der Damenchor der Stillwater Hollow Chapel, die Frauen der Kriegsveteranen, die örtliche Grundschule und eben der Arbeitskreis Nöte und Sorgen. Ja, willkommen, willkommen. Ja, das ist ein Wetter, nicht wahr? Wie bereits erwähnt, ist Marthas Mann, Ethan, Anästhesist und die Haut ihrer Hähnchen so wunderbar kross, dass sie auch hier eine besondere Rolle hat. Der erste Frühlingstag, der ist doch wie gemacht für unseren Basar, der ist doch wie gemacht für diesen besonderen Anlass, oder? Ach ja, Martha steht vor dem Kuchenbuffet und es ist ihre Aufgabe, dieses nun zu eröffnen. Wie schön, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Und ich kann euch eins und sie sind wirklich alle gekommen. Ethan und Ethans Kollegen und Miss Wilkinson aus der Musikschule und Luke und Jason mit seiner Mutter, die Ostern zu Besuch ist. Und dazu noch alle anderen, die in diesem Ort hier leben. Alle stehen sie hier auf diesem Vorplatz aus Beton, als Martha sagt, Tag. Aber niemand hört das Pochen, das Wummern, das Klopfen in diesem geschäftigen Treiben. Niemand hört genau hin. Alle lassen sich täuschen vom Kindergeschrei und der Musik aus dem Radio. Nein, viel besser, eine kleine Blaskapelle. Niemand scheint zu spüren, wie es bröckelt, wie es rumpelt. Martha sagt, Seid doch mal bitte ganz kurz still, ja? Ja, danke. Ja, ich werde jetzt an dieser Stelle, es ist mir eine große Freude, dieses prächtige Buffet zu eröffnen. Und da muss ich jetzt zuerst mal hier allen anwesenden Damen danken. Ihr wart wieder so wahnsinnig fleißig. Also nochmal einen großen Applaus an alle. Bravo. Bravo. Dann, ich persönlich möchte natürlich auch noch meinem lieben Mann Ethan danken, dem ich so vieles zu verdanken habe. Und, Hanni, schau mal, ich habe dir hier auch wieder die Homer-Sandwiches gemacht, die du doch so gerne magst. Hm? Sie kennt mich einfach zu gut. Ja, aber natürlich kenne ich dich, Schatz. Wir sind ja seit 15 Jahren verheiratet. Ethan beginnt der Plausch unangenehm zu werden. Man sieht kleine Schweißtröpfchen auf seinen frisch rasierten Schläfen und nasse Flecke unter den Armen, würde er diese auch nur ein Stück bewegen. Ich weiß alles über dich, Schatz. Ich weiß, welches Sandwich du am liebsten isst und gegen welches Waschmittel du allergisch reagierst und welche Fernsehsendung du am liebsten magst. Und ich schneide dir jede Woche die Fingernägel an. Martha, was soll das? Ethan ist nicht geheuer, was hier vor sich geht. Und das ist es den anderen auch nicht. Mütter suchen die Hände ihrer Kinder. Männer wischen ihre feuchten Finger an Freizeithosen ab. Hunde fangen an zu winseln, als Martha nun zum Buffet tritt und eben jene Platte mit Hummer-Sandwiches anhebt. Sie trägt die Platte vor sich her, elegant, mit ihren breiten Hüften, und niemand spricht. Alles schweigt, bis sie vor Ethan zum Stehen kommt und sagt, ich weiß alles über dich. Sag mir doch mal schnell, wie heißt meine Cousine? Ethan schwitzt und schweigt und schaut nach links und rechts und er fragt, welche? Meine einzige Cousine, Ethan. Meine Cousine, die in Boise lebt. Charlotte? Und jetzt passiert es. Sie heißt Carol. Martha nimmt die obere Hälfte eines Sandwiches von der unteren. Mein Schatz! Seit 35 Jahren heißt sie Carol! Und diese obere Hälfte drückt sie Ethan ins Gesicht. Wasser! Die Paste hängt in seinen Augenbrauen, an seinen Nasenflügeln. Sie beschmutzt seinen Kragen und seine Segelschuhe. Aber es passiert etwas Sonderbares. Ethan rührt sich nicht. Er schaut verwirrt, er schwitzt, aber er rührt sich nicht von der Stelle. Und für einen Moment tun es ihm alle hier gleich. Und dann platzt der Knoten. Die Frauen von Nöte und Sorgen springen aus der Menge, springen ans Buffet, sie nehmen sich die Torten, die liebevoll vorbereiteten Salate in den Glasschüsseln. Sie sind viele, sie sind wild, sie rufen. Lass mich mal ran, ich möchte mich auch noch gerne bedanken. Ike, hier kommt mein Bärenkuchen. Achtung! Ich erst Luke. Oh, das kannst du mir glauben. Jason, warum waren wir nie in den Flitter? Warum darf ich nicht mit dir und deinem Freund tanzen? Was soll das? Ich verstehe das nicht. Ja. Wann hast du mich hier ungeschminkt? Hierher? Das weißt du doch. Das weiß ich nämlich nie. Weißt du das überhaupt? Hier. Sie laufen und kommen immer näher vom Buffet. Schreien sich in Rage, werden immer lauter. Und schließlich werfen sie. Sie greifen mit den Händen in die Kartoffelsalate und treffen besser, als ihre Männer es je für möglich gehalten hätten. Sie schleudern die Sahnetorten und platzieren sie auf den Hemden, die sie selbst gewaschen haben. Sie sind die Lawine, die niemand aufhalten kann. Das Osterwunder einen Tag zu früh. Und sie bleiben nicht allein. Die Lawine überrollt alle Frauen in Nampa, Idaho, auf diesem Osterbasar. Sie können gar nicht anders. Sie haben keine Wahl. Sie stürzen ans Buffet und greifen in die Speisen. Sie rufen. Hör mal, weißt du, dass ich nie den Schmuck deiner Mutter tragen wollte auf meiner Hochzeit? Weißt du das überhaupt? Ja! Yeah! Das hier ist eine Schlacht, eine Welle, die auf diesem kleinen Vorplatz bricht. Überall ist Essen. Es fliegt durch die Luft. Es bildet Pfützen auf dem Boden. Quarkspeisen auf Kinderköpfen. Gewürzgürkchen in aufwendigen Steckfrisuren. Die Leute drängen sich. Sie rangeln. Sie hasten zum Buffet. Das Buffet kippt. Schreie, Scherben. Es ist alles ein einziges Chaos, das niemanden kalt lässt. Niemanden? Das ist der beste frauliche Standpunkt, den ich je gesehen habe. Alice lehnt an der Hauswand des Gemeindezentrums. An der einen Hand hält sie Trudy, in der anderen ein Sandwich, das sie vorher gerettet hat. Die flirrenden Soßen in der Luft, die kompakten Teigwaren, die an den Körpern abprallen, der ganze erhitzte Tumult vor ihnen. Und dann wird es langsam weniger. Die ersten Männer flüchten zu ihren Autos. Einige denken an ihre Kinder, einige nicht. Jedenfalls leert sich der Platz in kürzester Zeit. Zurück bleiben die Frauen von Nampa, vielleicht 20 oder 30, die neuen Kleider beschmutzt und zerrissen, die Haare derangiert, die Münder geöffnet. Und sie lachen. Sie lachen aus vollem Herzen, aus dem Hohlraum hinter ihren Rippen heraus. Sie setzen sich auf die steinernen Stufen, ziehen ihre Schuhe aus und lachen. Sie essen alles mit den Händen, reißen den Kuchen in kleine Stücke, wie Jesus bestimmt mal das Brot geteilt hat, und sind wahnsinnig, wahnsinnig glücklich. Schau genau hin, Trudy. Das ist ein großer Tag. Ich erinnere Sie ungern, aber diese Geschichte hat so nie stattgefunden. Doch angenommen, es wäre alles genau so vorgefallen, wenn dieser Arbeitskreis mit dem unwahrscheinlichen Namen Nöte und Sorgen diese absolut unwahrscheinliche Schlacht veranstaltet hätte, was wäre dann passiert? Da kann man sich Verschiedenes vorstellen. Sehr unwahrscheinlich, Die Lawine rollt weiter, überrollt Boise, überrollt Idaho, dann ganz Amerika und dann all die anderen Kontinente, bis überall die Frauen barfuß und lachend beieinander stehen. Aber machen wir uns nichts vor. Wahrscheinlicher daher, die Männer in Nampa erfinden bereits in den 50ern die Elternzeit mit 2 Partnermonaten, wickeln hin und wieder ihre Kinder, fahren ihre Töchter fast kommentarlos zum Baseball und übernehmen einmal die Woche das Abendessen. Und jetzt sehr viel wahrscheinlicher, den wütenden, werfenden Frauen vor dem Gemeindezentrum wird das bescheinigt, was man Frauen in dieser Zeit eben bescheinigt, wenn sie ungemütlich werden: Hysterie. Sie kommen nach Hause, sie ziehen ihre Kleider aus und dann weichen sie die gemeinsam mit den Hemden ihrer Männer in einer milden Lauge ein. Vielleicht sind die Männer sauer, vielleicht gutmütig, vielleicht lässt sich einer sogar scheiden, das ist nicht sicher. Sicher, ganz sicher ist aber eines. Esther macht Luke immer noch Frühstück, jeden Morgen. Aber jetzt schließt sie die Tür so laut, dass er davon aufwacht. Und Alice? Alice schläft nun in der Mitte der Matratze. Arme und Beine ausgestreckt wie ein Seestern. Die Frauen von Nampa, Idaho. Ein Hörspiel von Christine Höller. Es sprachen Martha, Barbara Philipp. Alice, Lina Beckmann. Phoebe, Lou Strenger. Esther, Hedi Kriegeskotte. Helen, Therese Dürrenberger. In weiteren Rollen: Kerstin Thielemann, Barbara Schmidt, Lisa Sommerfeld, Jean-Paul Beck, Hendrik Stickern, Christoph Pragua, Rainer Hohmann. Und als Erzähler William Kohn. Technische Realisation: Benedikt Bitzenhofer und Matthias Fischenich. Regieassistenz: Ute Welteroth. Regie: Claudia Johanna Leist. Dramaturgie: Jan Buck. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2019.